Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist wohl die heuchlerischste Institution, die die deutsche Politiklandschaft vorzuzeigen hat. Denn auf der einen Seite brüstet man sich hier damit, für ein harmonisches und friedliches Zusammenleben einzustehen. Aber auf der anderen wird mit feinstem Propagandamaterial gearbeitet, welches Diskriminierung und Zwietracht teilweise eher begünstigt als bekämpft. Hier zum Beispiel ein paar Videoausschnitte aus der sogenannten Kaffeeaktion, die scheinbar echt super ankam. Männer zahlen heute mehr für den Kaffee, 21% mehr, denn sie verdienen auch mehr. Ist gleichgerecht, wenn beide genau gleich viel verdienen. Ich als Statistiker finde es echt schon außerordentlich bedenklich, wenn eine offizielle Einrichtung ihren politischen Einfluss so zum Einsatz bringt. Ihr verwendet hier unbereinigte Zahlen und betrachtet ein komplexes Themengebiet simpel und undifferenziert. Einzig und alleine, um den Zuschauer eine Scheinkausalität zu verkaufen, nämlich, dass man automatisch mehr verdient, nur weil man ein Mann ist. Hier ein paar Zahlen aus den USA, die zeigen, dass Juden in der Regel deutlich mehr verdienen als der durchschnittliche US-Bürger. Nach eurer Logik und eindimensionalen Betrachtungsweise könnte man jetzt eine Kaffeeaktion starten, in der dann Folgendes gesagt wird. Bei folgendem Video handelt es sich um eine satirische Umwandlung des Originalvideos des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Sätze wurden nachvertont und geben nicht die tatsächlichen Aussagen der gezeigten Person wieder. Juden zahlen heute mehr für den Kaffee. 50% mehr. Denn sie verdienen auch mehr. Also 2015 lag zum Beispiel der Bruttolohn von Andersgläubigen bei 20,16 Euro und bei Juden bei 30,15 Euro. Ich bin dafür, dass wir durch die Stigmatisierung einer Bevölkerungsgruppe zu mehr Gleichheit kommen. Wir sollten ungleiche Bezahlung ausmerzen und zur Endlösung der Lohnfrage beitragen. Vielleicht klingt das für den einen oder anderen in diesem Kontext komisch, aber es ist eins zu eins die gleiche Logik. Man nimmt eine Eigenschaft und tut so, als wäre diese die einzige erklärende Variable für unterschiedliche Löhne. Und macht ihr solche Aktionen mit anderen Gruppen? Nein. Weil ihr eure eigene Denkweise nur dann konsequent anwendet, wenn sie mit eurem politischen Paradigma einhergeht. Aber besonders perfide ist es, dass ihr einem kleinen Mädchen eure Botschaft in den Mund legt, nur um Sympathiepunkte zu sammeln. Ganz ehrlich, Kinder in die Öffentlichkeit zu zerren, um sie für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren, ist einfach widerlich. Aber okay, ich weiß ja, dass ihr euch gerne aus dem Fenster lehnt. Am liebsten mit Parolen und generalisierenden Aussagen, für die es keinerlei Belege gibt. Kritische Nachfragen werden dann gekonnt ignoriert. Dieses Verhalten wird von eurer Chefin ja perfekt vorgelebt. Manuela Schwesig, die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, hat sich ohne Kenntnisse der Sachlage öffentlich in ein Gerichtsverfahren eingemischt, um sich mit den vermeintlichen Opfern zu solidarisieren. Fakten hin, Fakten her. Manu hat den Prozess dafür genutzt, sich für eine Verschärfung des Strafrechts stark zu machen, was wohl so eine Art Vorverurteilung mutmaßlicher Täter impliziert und daher mit meinem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit nicht mehr viel zu tun hat. Dann ist alles so richtig lächerlich in die Hose gegangen und der Prozess ging ganz anders aus, als es sich Frau Schwesig erhofft hat. Wenn man in einer Sache so schief gelegen hat, könnte man meinen, dass eine Stellungnahme oder eine Entschuldigung fällig wäre. Aber nö, nicht mit Manu. Zu diesem Thema wird konsequent geschwiegen, nachdem sie ja nichts von der Sachlage wusste, keine Fakten und keine Beweise kannte. Nachdem sie sich trotzdem eine starke Meinung gebildet hat und ein Ministerium leitet, das mit stumpfen Parolen wirbt, lässt sich Manuela Schwesig trotzdem zu folgendem Tweet hinreißen. Geht es auch sachlich? Manu, ich wünschte ohne Witz, du würdest dich das selber mal fragen. Aber das fragst du dich nicht. Stattdessen springst du vom Regen in die Traufe und übernimmst die Schirmerschaft über die YouTube-Aktion Hashtag nicht egal. Eine Kampagne, die natürlich komplett scheinheilig ist. Denn die Aktion richtet sich gegen Hass im Internet. Blöd nur, dass viele eurer Vorzeigeteilnehmer selbst die übelsten Hasstiraden losbrüllen. Manu, hast du dich da schon wieder nicht inhaltlich mit etwas auseinandergesetzt, für was du deinen Namen hergibst? Die einen sollen ihre Hasskommentare überdenken, während die anderen trotz ihrer Hasskommentare einen Werbevertrag erhalten. Für eine Aktion, die sich gegen Hasskommentare richtet. Alter. So eine vorgelebte Doppelmoral sorgt nicht für weniger, sondern für mehr Hass im Internet, weil sich Leute zu Recht ungerecht behandelt fühlen. Wenn die Kampagne sich also wirklich konsequent gegen Hass im Internet einsetzen will, müsste sie sich selbst abschaffen. Aber nein, stattdessen wird Kritik abgeblockt und dennoch so getan, als wäre man für Debatten statt Pauschalurteile. Und wahrscheinlich fällt dieses Video hier in irgendeiner Definition auch irgendwo unter Hassposting. Deine Kollegen vom Bundesministerium für Inneres meinen ja schon, dass dafür nicht mal die Schwelle der Strafbarkeit erreicht sein muss. Ich habe neulich gelesen, dass du Herrenwitze völlig inakzeptabel findest. Schön. Da sogenannte Hasskommentare ohnehin schon verboten werden sollen, kannst du dich in Zukunft ja auch dafür einsetzen, dass Witze nicht erlaubt sind, die du nicht lustig findest. Immerhin sind diese für dich Ausdruck mangelnder Wertschätzung und fehlender Gleichberechtigung. Ja genau, Manu. Über alles darf man Witze machen, außer über Frauen. Hier ist das Ding. Danach müssen Gina und Lisa erstmal in die Traumatherapie. Du hast dich noch nie öffentlich über Witze beschwert, in denen sich über Männer lustig gemacht wird. Aber das ist wohl dein Ansatz zur Gleichberechtigung. Mit zweierlei Maß messen und sich nur auf die Probleme von einer Seite konzentrieren. Beide Daumen hoch dafür. Du bekommst zu hören, dass dein Verhalten weinerlich ist. Und zack, wird die Sexismus-Opferkarte gezogen. Weil diese Aussage für dich natürlich ein direkter Angriff auf deine Weiblichkeit ist und noch nie ein Mann als weinerlich bezeichnet wurde. Peter Ramsauer wird Rumsauer genannt. Olaf Scholz wird als Scholzomat entpersonifiziert. Kurt Beck wird aufgrund seiner Frisur als Mackie bezeichnet. Horst Seehofer trägt den Titel Bundeseierminister. Alles kein Problem für dich. Aber dann wirst du Küstenbarbie genannt. Und zack, wird die Sexismus-Opferkarte gezogen. Sag mal, Manu. Kann es sein, dass du ja eine einfache Möglichkeit nutzt, um Kritiker mundtot zu machen? Naja, wie auch immer. Nachdem das Hashtag Team Gina Lisa und das Hashtag Nichtegal eher fragwürdige Aktionen gewesen sind, habe ich eine Idee für dich, die da vielleicht erfolgsversprechender ist und deine Agenda passender beschreibt. Hashtag blinder Aktionismus. Bleibt logisch.